Zuerst spricht der Vertreter der Kriegsinvaliden, Franz Sonntag. Zum 23. Mal verleihen die Kriegsblinden ihren Hörspielpreis für das beste Originalhörspiel deutscher Sprache, das im letzten Jahr von einer Rundfunkanstalt in der Bundesrepublik Deutschland urgesendet wurde. Mit großer Genugtuung dürfen wir feststellen, dass unser Hörspielpreis, der vor 23 Jahren gestiftet wurde, heute zu einem der begehrtesten Literaturpreise des deutschen Sprachraums geworden ist und dass die Schriftsteller und Hörspielautoren unseren Preis hoch einschätzen. Wir, meine Damen und Herren, meinen nicht, irgendwo am Rande der Gesellschaft angesiedelt zu sein. Wir fühlen uns mitten dazugehörend zu dieser Gesellschaft und wir fühlen uns berufen und auch verpflichtet, uns immer wieder in Erinnerung zu bringen. Nicht deshalb, weil wir glauben, dass wir so besonders wichtige Leute wären, aber deshalb, weil wir meinen, dass es für ein Volk gut und richtig ist, daran erinnert zu werden, welche schlimmen und schrecklichen Folgen es hat, wenn man meint, Konflikte mit Krieg und Gewalt lösen zu können. Es ist für uns eine ganz besondere Auszeichnung, hier in Bonn begrüßen zu dürfen, den Vizekanzler und Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Walter Scheel,